Der Backhauscast. Ein Realitätsabgleich von fünf Geschwistern aus vier Bundesländern. Sehr schön. Hallo Frank. Ja, hallo. Klaus. Genau. Wir tun jetzt mal so, als hätten wir uns noch gar nicht gesprochen vorher. Was bist du denn hier? Ja, ich hatte so das Bedürfnis, mich mal im Teamspeak aufzuhalten heute. Im Channel Backhaus Privat. Backhaus Privat, ja. Heute wird es ganz privat. Ja, wir haben ganz, ganz tolle Post bekommen. Per Twitter DM Direct Message mit einem Audio-File hinten dran. Und zwar hat uns gegrüßt der Obi-Wan von der Gerichteküche im Auftrag des Podcast-Imperiums. Und ja, wer unseren Podcast ein bisschen verfolgt, der weiß, dass zurzeit unser Wanderwaffeleisen dort überwintert, möchte ich mal sagen. Weil wir wissen noch nicht genau, wann wir es weiterschicken können. Zurzeit, ich denke mal Ende Januar oder so, werden wir wohl wieder mal eine Folge aufnehmen. Möchten aber die Gelegenheit nutzen, hier mit einer kleinen Sonderfolge. Schönen Gruß an den Offenbart-Cast. Simon und Lukas, gell? Genau. Ja, genau. Schöne Grüße von hier aus. Mal zu bedanken für einen ganz, ganz tollen Audiobeitrag, den wir bekommen haben. Den wir auch natürlich im Anschluss hier einspielen werden. Und zwar von der Gerichteküche, unterstützt von dem Palk, vom Geo-Gedöns und vom Sascha Erler, vom Grauen Rat, von Sie reden, von den Flachland-Reportern oder aber auch als Herrscher über das Podcast-Imperium. ich hoffe, ich habe jetzt alles zusammen und habe nichts vergessen. War schon ziemlich vollständig. Und die machen tolle Sachen mit dem Wanderwaffeleisen. Sie haben es zum Beispiel jetzt zum Wandern gebracht auf den Brocken. Das stimmt, so ja. Hinaus ist es noch nie gekommen. Ja, da dachte ich ja schon, das ist schon großartig. Naja, aber es geht aber weiter. Was es gleich zu hören gibt, das ist noch viel großartiger. Genau. Wie haben Sie es genannt? Die Döner-Mett-Waffel? Dümiwa, genau. Genau. Die Döner-Mett-Waffel ist hergestellt worden. Das heißt, unser Waffeleisen hat eine weitere Fortbildung hinter sich. Ich habe das auch schon im Lebenslauf vermerkt. Oh, sehr schön. Ja. Okay, den werden wir aber in der nächsten offiziellen Folge dann, glaube ich, mal zum Besten geben. Genau. Wie es da ausschaut. Das bewahren wir uns für Ende Januar auf. Ende Januar, genau. Ja, auf jeden Fall haben wir Audiomaterial bekommen, was wir hier offiziell veröffentlichen dürfen. Das ist also quasi High Premium Content. Vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank. Und ja, unterstützt von dem Podcast Imperium. Ich mag das gerne ruhig mal hier noch ein bisschen erzählen, weil ich das für eine gute Idee halte. Und das können wir ruhig auch mal so sagen. Weil unter dem Podcast-Imperium verstecken sich ganz viele schöne Podcasts, die ich auch gerne höre. Und um mal einige davon zu nennen, oder naja, so, ich denke, ich schaffe sogar alle, wenn ich das richtig sehe, da findet man Sachen wie die Film- und Serienrepublik, den Kamehameha-Podcast, das ist ein Double-Double-Dragon, glaube ich, Podcast, den Fleischentzug, den Whocast, Nerd und Krempel, Geo-Gedöns, der Graue Rat, die Flachland-Reporter, Sie reden, Nerdizismus, die André McFly-Show und, was uns auch sehr freut, als Freunde auf ihrer Homepage benennen sie Once More with Feeling. Das ist ein Buffy. Kennst du Buffy? Nein. Buffy und die Dämonen ist eine Fernsehserie. Und dann haben sie noch den Raucherbalkon als Freunde benannt. Und Treck am Dienstag. Das heißt, mit dem Raucherbalkon bin ich ja auch ein wenig verbandelt. Dementsprechend, ja, gibt es da Gemeinschaftskeiten? Gemeinsamkeiten. Gemeinsamschaften. Ja. Schnittmengen. Schnittmengen, genau. Schnittmengen ist ein schönes Wort in einem Podcast. Stimmt. Hatte ich jetzt nicht. Ja. Auf jeden Fall wollten wir natürlich hier als Backhauscast auch gerne mal ganz, ganz superschwellig Werbung machen für das Podcast Imperium. Ja, hört euch das Zeug an. Es macht wirklich Spaß. Es ist gut gemacht. Die Jungs wissen, was sie tun. Also das kann ich nicht anders sagen. Ich höre das sehr, sehr gern und habe auch, ja, kann ich guten Gewissens sagen, ich habe allesamt in meinem Podcatcher drin. Nicht, dass mir irgendwas entgeht, was da aus der Ecke kommt. Wäre ja fatal. Das wäre ja fatal. Ja, und aus diesem ganzen Imperium, die Gerichteküche hat sich halt mit dem Wanderwaffeleisen beschäftigt und zwar so lieb, muss ich wirklich sagen, und uns auch so lieb angeschrieben. Ich habe Urbi gefragt, ich darf die Direct Message, die er geschickt hat, in den Shownotes veröffentlichen, da kann man nachlesen, was da genau passiert ist. Und ja, ich würde sagen, langer Rede, kurzer Sinn. Wir hören einfach jetzt mal rein, was die Jungs da aufgenommen haben. Und ich würde sagen, Frank, wir verabschieden uns für dieses Jahr. Genau. Sagen und Mats ab. Ja, Mats ab. Kommt gut in 2018 an und haltet euch schön in 2018 auf. Gut, genau. guten Start. Immer brav bleiben. Brav bleiben. Und fertig. Und fröhlich. Und alles. Und passt auf euch auf. So, und jetzt geht's los mit der Gerichteküche. Vielen, vielen Dank. Servus. Tschüss. Sie hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Die Gerichteküche. Hallo, hier ist der Obi. Gerichteküche. Ich bereite gerade vor. Ich schneide gerade Zwiebeln. Mache das Mett zurecht. Das etwas geknistert. Das ist die Packung vom Mett. Denn heute gibt's Mettwaffeln. Frisches Mett, gewürzt, herrlich, ganz herrlich. Wunderbar. Ja, wie ihr hört, genau das ist, glaube ich, mein Hauptproblem, diese scheiß Nascherei. Aber sehr, sehr lecker so. Schön auf dem Schälchen, dazu Zwiebeln. Dann habe ich noch Hummus gekauft. Ja, ein bisschen den Kalk ärgern. Habe ich ja angeteasert, ne? Kriegt das nächste Mal Gemüse und kein Fleisch. Und so ein Kichererbsenbrei ist ja genau das Richtige für unseren kleinen, zarten 65 Kilo Kalk. So, jetzt wird er mich wieder hassen. Nicht so schlimm. Richtig auch. So. Ja, dazu mache ich jetzt noch einen Dip. Schön mit Sauercreme. Und einen mit Tzatziki für die Bock haben auf Knoblauch. Und dann können die hier eintrudeln und dann machen wir uns ans Waffelrezept und dann hören wir uns oben später. Bis dann. Kommen die Gäste denn da? Der graue Rahl. Der Sascha ist da. Wo ist der Palk ist da? Die Sandra ist da, die Sandra war mit zum Nachtcachen, zum Dosensuchen. Und meine Frau ist da und das kleine Kind, was die Kekse gebacken hat. Ich, Mary, sag mal hallo. Hallo. Und wir machen Wanderwaffeleisen. Schönen Gruß an Backhauscast. Da kommt nämlich das schöne Waffeleisen her. Wir werden das jetzt so richtig schön. Hier ist heute ein Level auf dem ich weiß. Feuersten und lange ja, gibt es einen Ausschlag. Wollt ihr eigentlich gut dazu? Habe ich hierher liegen extra. Wirklich? Ja, ne? Habe ich mir schon gedacht. Ich kann weniger reinmachen. Ja, und wir werden das ein bisschen versauen mit Matt. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, für Falk Fisch zu machen, aber ich dachte, das will ich den nächsten nicht antun. Du bist ein böser Mensch. Und das Waffeleisen mit Fisch zu versauen. So. Ich krieg jetzt den Döner. Nee, jetzt gibt es erstmal. Also die Mama und die Kleine wollen erstmal eine süße Waffe. Also gibt es erstmal eine süße Waffe. So. Du willst auch eine süße? Na. So, das sind die Süßen, das sieht man, weil die Pinken habe ich für uns Herren gemacht. Pink extra für dich. Ja, die sind pink, da ist nämlich schon Matt drin. Das ist Wunderwaffe. Das ist noch ein Buch da unten drin. Ein Kochbuch und ein Wanderwaffel, danke. Danke, Tweet. Oh, ich verspreche dir, wenn es mir nicht schmeckt, spucke ich es aus. Nein, du spuckst gar nicht. Du isst. Wenn es mir nicht schmeckt, spucke ich es aus. Aber du nimmst auch noch gleichzeitig auf. Jetzt haben wir meine Mate wieder mal da drin. Ja, ich nehme das jetzt gleich wieder auf. Genau. Soll ich das vielleicht auch aufnehmen? Also so als... Du kannst als Backup auch noch. Ich mache auch noch eins mit. Wie mache ich denn das? Sascha, natürlich, das mache ich das ja. Das ist richtig verwitzt, den ganzen Kanal. Ich mache Silze. Wie mache ich denn das? Ich mache Silze. Das blinkt ja mal falsch. Ich nehme das einfach mal so runter, wenn das so viel blinkt. Dankeschön, Sascha. Bitteschön. So. Es wird heiß, das Wanderwaffeleisen. Wo ist denn jetzt der Tracking-Code? Hier. Das wollte ich mal schon mal wissen. Ach, am Kabel. Ja, einmal da und einmal da. Ja, aber nicht vor in die Konsole. Nee, gar nicht. Musst du den heiß laut wird, ist da als erstes Strom drauf. Musst du den Haus vorlesen? GTD-R0W. Jetzt darfst du es locken. Nachdem wir vorhin schon das WLAN-Passwort gehört haben. Ja, du musst den Hafer deiner Frau am Bierkuchen korken. Ich bin nicht froh, dass du mit dem Bier verstanden bist oder so. Hast du mit der Bier verstanden? Wo hast du Bier rein? So, guckt mal, Leute. Ich habe. Das ist Matt. Das ist Matt. Ihr Humorpotenzial heute ist ein bisschen. Das ist aber Matt passiert. Frisch. Das ist frisch. Das ist frisch. Der hat mich geärgert. Der kriegt vegan. Ich will es nicht. Ich habe schon mal gekostet. Willst du noch mal runterwerfen? Was? Hier sind Zwiebeln. Das ist Matt. Das ist so ein Sauerrahm, den habe ich noch vorhin schon. Mix. Und hier ist das Knobi. Ihr wolltet ja abends im Kino stinken, habe ich genommen. Wir wollten ja die komplette Sitzreihe. Sagt ja immer schwanger, das sind komische Sachen. Ja, wir wollen halt Wanderwaffeln essen. Eine Figur. Jetzt ist aber gut. Oh, so. Bleibt und dann. Ja, ich denke, das sieht gut aus, wa? Probieren wir es aus. Hast du es eingefettet? Hast du es eingefettet? Nö. Das würde ich tun. Wir fetten uns das nie ein, ne? Nee. Wir machen das so. Das ist schwarze Zeug da. Genau, wir machen das so. Drei habe ich immer gemacht bei unserem. Ich denke, das wird hier nicht anders. Komm, ich dokumentieren wir das. Niemals zu sparsam sein. Niemals, genau. Wo ist das zweite Aufnahmegerät eigentlich? Brauchen wir noch beide? Also nimmst du gleichzeitig. Kannst du es nochmal kurz? Da mein Rechner auch noch. Beim nächsten Mal muss ich ein Foto von dem machen, wie du es aufnimmst. Wie du es reinpappst. Ja. Okay, jetzt geht's auf. Super. Die Waffel dick. Super, genau. Das sollte man machen. Wir hatten einmal Waffeln gebacken bei Kumpels und hatten noch vergessen, Eier reinzumachen. Die bringen nicht. Nee, die sind so. Wenn du die rausgenommen hast, die sahen schön aus, aber sofort ineinander gefallen. Willst du? Geht gar nicht zu, das Ding, oder? Ja, sehe, oh, das sieht gut aus. Muss es nicht zugehen? Nee, das ging jetzt auf, weil die Waffe so dick wird. Ja, aber muss die Klappe nicht zugehen, richtig? Ja, die Waffe hat zu. Ach, das ist hochgekommen. Ist da keine Klammer? Dann mein Waffe ist ein bisschen Klammer. Nee, das ist der Sandwich-Maker mit der Klammer. Die geht meistens kaputt, wenn man es übertreibt mit den Zutaten auf dem Sandwich. Nur so. Stimmt, eine Pro-Erfahrung. Darf ich den Hund mal wegschieben? Nur ein bisschen. Na, tut mir leid, ich stehe noch meine Beine ein bisschen schrecken zu können. Foto vom Matt und dem Igel. Es regnet. Top, gepriesen sei es für mich. So, die ersten. Ich dachte, du nimmst einen Teller. Nein, wir haben die kalt gebacken. Hast du dir eine Kochwaffel? Ja, oh, so ein. Wir haben die kalt gebacken. Also, es geht erstaunlich schnell mit diesem Waffeleisen. Das ist super schwellig. Das ist wandernde Wunderwaffeleisen. Hey, Alter, guck dir das an. Entschuldige, ich glaube, das meinte ich vorhin. Ja. Mit dem Mac und dem Waffeleisen. Habe ich das jetzt zugemacht oder habe ich es ganz raus? Zum Glück war es kein Mett. Nein, ich habe es nur zugemacht. Super. Und das ist ein Mett-Mack. Das ist ein Mett-Mack. Mett-Mack 2. Lebenszeit der Dollar-Kuppel. Ich war etwas irritiert, dass du dir jetzt zielsicher das Bier greifst. Das kann ich gar nicht von mir. Das ist nur mit Pfand. Tja, wie kann man diese Sendepausen überbrücken? Mit Waffeln. Obi, dann erzähl doch mal ein Rezept. Ja, erzähl mal dann. Also, Wanderwaffel. 200 Gramm Mehl. Fertigpackung. Fertigpackung, genau. Die erste Möglichkeit. Schere aus dem Supermarkt. Ansonsten 125 Gramm Butter, 200 Gramm Mehl, 2 Eier, ein Backpulverpäckchen, Vanillezuckerpäckchen und 100 Gramm Zucker und dann ist schon eine Waffel fertig. Spezialrezept sind 100 Gramm Hackfleisch vom Rind. Ja, vom Rind. Also nur Gutes. Es ist nicht so schlimm, wenn es nicht richtig ist. Bio-Rind. Eine Prise Zucker statt eine Prise Salz statt den Zucker. Und Vanillezucker ganz weggelassen, weil ich dachte, das passt überhaupt nicht. Ach, zum Beispiel, oder? Natürlich. Also ich hab da rein, das riecht trotzdem noch süß. Ich habe da dran geschmissen und hab gedacht so, Der Vorname des Rindes mit V begonnen, da passte. Und ich fragte, Mensch, was hast du hier für Früchte reingemacht? Und er so, Matt. Super. So, und als erstes, du willst viel und du willst noch eine. Gut, dann gibt's gleich noch eine Süße hinterher. Und dann werden wir mal... Ich mach das. Dann werden wir mal Matt draufhauen. Ich habe jetzt den Koffein-Overkill. Warum? Hast du? Einen Kaffee und dann gibt es eine Mio-Karte. Ich habe schon Blutdrucksenker dazu genommen, also alles gut. Aber ein Downer. Prost. Ich werde jetzt einfach in meine Kaffeetasse. Ich habe aus Jux und Dollerei jetzt ein tolles Rezept für ein leckeres Getränk rausgefunden. Ein Drittel Vita Cola pur, ich habe Drittel Fanta und ein Drittel Matze. Ist geil. Ist doch widerlich, oder? Das hat sogar Steffi geschmeckt. Ein Drittel Matze? Ein Drittel Mio Mate. Okay. Hau kein Handy rein. Schmeckt wie Spezi, also viel Koffein. Total cool. Das muss ich aber ausprobieren. Schmeckt echt gut. Also, wie gesagt, selbst Steffi hat das gut. Ja. Das hat schon was zu bedeuten. In der Tat, wir haben für Notfälle auch noch die super, falls jemand hier unterzuckert an diesem Tisch. Kann ich jetzt mal ein Blutchen mit dem Mettzeug machen? Du kriegst eine Waffel dafür. Ich bin richtig. Ach, warte, ich schmier mal mein Mett auf eine Mettwaffel. Ja, habe ich so gedacht. Dann machen wir eine richtige Mettwaffel. Ja, geil. Hier sind die Zwiebeln dazu dann. So, nach den Mettwaffeln nochmal Dönerwaffeln, oder? Muss alles alle werden halt. Deswegen solltest du das Dönerfleisch mitbringen. Ach, das machen wir direkt hier mit rein. Du kommst gar nicht auf das Brot an, sondern auf das Brot kann weg. Das gemischte Fleisch bin ich. Das ist egal. Ich dachte, jetzt fängt es an zu weinen. Nö, alles gut. Das Brot kann der Hund denn essen, naja. Das Brot, sage mal. Das Fleisch kriegen wir, das Brot der Hund. Die erste war schnell schwarz, ne? Jetzt dauert die erste. Ich wundere mich auch, normal dauert die erste so lange und die. Nee, Peits ist alles andersrum. Ja. Und Natur wird es erzählen ja nicht. Na, ich hab's jetzt nochmal heißer gedreht. Die laufen das auch rückwärts. Ich will spielen gehen. Du willst spielen gehen? Geh doch mit. Die Ausbruchszeit des Wanderwaffes Eises lässt zu wünschen übrig. Könnte man das nicht mit mehr Power machen? Drei. Was? Wie alt ist die? Drei. Nein, ich denke. Ich finde, Besitzer hat das so einfach. Fünf, glaube ich, ne? Stand im Buch. Fünf. Was? Haben wir. Ach, Vorbesitzer. Ja. Ach so, ja, das kann sein, ja. Müssen wir denn im Buch mal lesen? Da müssen wir die Technikabteilung weitergehen. Können wir jetzt nicht. Und jetzt gibt's deftig. Oder willst du auch süß? Ich würde auch erstmal süß. Okay. Ich bin eigentlich ein ganz süßer. Ja, das musst du sagen, Entschuldigung. Alles gut. Das geht auf Eingang, das hat Hör mal, wie das gleich knackst. Also, so. Du kannst doch drei, vier Mal sagen. Vielleicht kommt es dann irgendjemand noch. Kommt dann. Was soll ich denn jetzt retweeten? Das von oben? Retweete einfach alles. Nee. Siehst du, ich wollte die Kamera aufstellen, aber ich vergesse nicht. Wie sind deine Kameras, die mal getestet? Hast du mit auf dem Haufen gehabt? Nee. Ich war froh über jedes Gramm, was ich ihm schleppen musste. Der hat danach gleich eine E-Mail gekriegt. Das ist ein Ja, hab ich gesehen. Die kriege ich andauern. Du liest zu viel an, dass der Motor fällt. Das ist ja, wenn die Werbung. Ja, komm, das war eine Vorlage gestern. Eine steile Vorlage. Hast du ein Glück, dass ich da schon. Ach komm, das ist doch. Let's Play Videos geguckt habe. Also hast du den Gronkh wieder zugeguckt? Ich habe den Gronkh wieder zugeguckt. Gronkh, wenn du das hörst, spiel mal das scheiß Ding weiter hier. Shadows of Mordor. Achso, der zockt nicht in einem Stück durch? Naja, der macht immer irgendwie Aufnahmesessions und dann stellt er das online und jetzt ist er irgendwie bei irgendwo im November seine letzte Folge von. Ich hoffe, er ist nicht aufgehört damit. Das okay. Ist schon ein anständiges Spiel, aber die Story ist, glaube ich, ganz cool. Gerichte Küche. Ein Herzchen kriegst du von mir und so eine Pfeile. Oh, das ist eigentlich ein Favoritenpfeil. Bin ich im richtigen Account? Das geht doch immer so. Bei 5 Twitter-Accounts. Ich bin wieder im falschen Account. Yeah. Ah. Hat sich die Gerüchteküche wieder selber geherzt, hä? Nein. Wahrscheinlich. Nee, das hat mich so. Mami, stellt die Kamera mal hin. Willst du mal? Ist doch gerade. Ich finde das so furchtbar, wenn Leute in unserem Alter sich mit Mami ansprechen und Papi. Diane. Sascha, lass dich mal durch. Ich mach das mal, ja. Ich will auch gleich richtig einstellen. Genau, du brauchst die richtige Einstellung. Ich hab wieder mit WLAN verbunden, das war so, so super einwandfrei. Der Hund schlägt mich mit seinem Schweif. Der Zwiebelduft, wenn man die Nase streicht, wenn man in die süße Wappel beißt. Du bist so romantisch. Du bist so romantisch. Wenn ich beide vernünftig die Waffe kriege, ist ich ein Döner. Ich habe dich gewarnt. Das Waffeleisen steht auf und der Topf vor deiner Nase. Soll ich jetzt das Zeug da reinmachen? Ich mach das einfach mal, oder? Nein, du wartest jetzt noch eine Minute. Ziviler Ungehorsam. Hat schon Gandhi weit nach vorne gebracht. Was Mahatma Gandhi kann, dann kann er falsch und lang. Das macht das doch. Natürlich. Das gibt's ja nicht. Habe ich schon jemals auf dich gehört? Wie viel dafür hast du genommen? 5? 3. Drei. Kleckert. Das soll reichen? Ich denke, viel hilft viel. Einfach runterhalten. Walle, manche Sache, denn zum Wohle, nee. Ah, wie auch immer. Hauptsache, du hast den richtigen Löffel. Oh, ich habe hier eine Herzwaffe. Das sind diese richtigen Löffel. Gibt es unterschiedliche Löffel? Ja, eine für die süße Waffe, eine für die blaue Waffe. Da muss ja alles gut hin. Ich bin ja mal gespannt. Das Waffeleisen kommt hoch. Dann aber den Kopf noch nach vorne machen. Ganz alleine doch. Ja, Sascha, deinen Kopf nach vorne. Ja, das schön mit zu Hause. So. Super. Oh, der sieht gut aus. Oh, wir haben alle geschafft. So. Ist so ein bisschen wie bei Big Brother, ne? Also wir haben jetzt gerade 2 Kameras auf uns gerichtet. Das ist mindestens 2 Mikrofone. Das ist überhaupt nicht. Hast du jetzt irgendwelche geheimen Weichen, die ich jetzt loswerden muss? Jetzt müssen wir aufpassen, was wir sagen. So, warte. Gar nicht mal richtig. Das Mett riecht sehr lecker. Ich kenne eine Frau, die redet dann gar nicht. Die braucht, glaube ich, länger, oder? Ja, den lassen wir mal ein bisschen. Weil das Rind muss durch, ne? Das Rind. Doch, da ist der Rind drin. Ja, weil das Rind kann, deswegen ist es ja Rind. Das kannst du ja auch, das kannst du ja auch medium. Bei Schweinen würde ich es. Ja, Schwein essen wir auch hoch. Ja, stimmt, das essen wir auch hoch. Ach, verdammt, bitte. Nein, das war ja klar. Schön beim Fressen. Ja, das war beim Trinken. Sehr gut. Ein Foto für die Shownotes, würde ich sagen. Das können wir noch vergrößern. Na dann, oder? Lassen wir sie noch ein bisschen. Siehste, 3, wenn du hättest 4 mehr. Da hätte ich auch 4 reinmachen können. Oder 5. Okay. Muss oben schwarz sein. Ja, ich wusste das Verhältnis noch nicht, weil ich habe noch nie Matt im Waffeleisen gehabt. Wollen wir? Das sieht gut aus, oder? Hey! Falk hungert. Ja, dankeschön. Machen wir doch gleich eine richtige Mettwaffe draus, oder? Anna-Teller, geil. Wolltest du mit den Kabeln machen? Ist das älter oder ist das nicht mehr? Oh, was krieg ich denn? Yeah, ich hab Olaf, danke! Wie heißt das Rentier nochmal? Sven. Sven. Bist du das Rentier? Nee, ich habe. Das ist Anna hier, oder? Ja. Die blonde ist Elsa. Die blonde ist Elsa. Ich hab Elsa. Wer hat das Rentier gekriegt? Gibt's das Rentier überhaupt? So, Zwiebeln macht sich jeder selber, ha? Also ich bin zufrieden mit meinem Bruder. Das Map ist schon über das Nummer kurz. Ich darf heute mitmachen. Oh, ja. Noch mehr. Da ist noch mehr. Ach, das sind die Untertassen. Ah, da ist noch mehr. Was noch mehr? Ja. Oh, danke schön. So, das ist ja aus Gründen, dass das Ellie die Mettwaffe, ne? Die Mettwaffe hat deinen Namen. Genau. Du benennst dein Essen, bevor du fährst. Ja. Sehr clever. Warte, kannst du gleich mit Zwiebelchen noch drauf, oder? Auf dir, oder? Macht jemand Zwiebelchen drauf? Ich hab dich. Ich hab jetzt Zwiebelchen angefasst. Möchte jemand ohne Zwiebeln? Ich möchte gerne einmal ohne Zwiebeln, einmal mit Zwiebeln. Aha, und ich schaue hier gleich mal nach, was? Ich würde einfach mal immer drauf im Wechsel nehmen. Ich glaube, du solltest 4 Löffel nehmen. 3 waren wenig, aber ich habe noch Rand gesehen. Wie viel hattest du? Ich hätte gerne das florale Muster an meinem Waffelrand. Okay. Ich hatte 3. Das ist Dankeschön. Der hat uns über ja. Trainer Schläfer. Ich werde es einfach ein bisschen verteilen jetzt hier drin, oder? Naja. Moment. So. Heilung herrscht. Was da rein? Das waren Zwiebeln. So, fein. War okay. Du wolltest doch ohne. Na, ich nehme erst eins mit, eins ohne hätte ich gern. Ach so. Gut, das habe ich zufälligerweise vorbereitet. Siehst du? Die Dame. Probieren wir herbeiten Waffeln. Was heißt denn mein Danke? Hast du einen Führerschein nur für eine Person? Du wolltest ins Krankenhaus mit. Ist der über hier? Die andere Dame. Ich darf nicht. Ach, darf nicht. Stimmt. Zwiebel. Ich gucke jetzt mal, wie das geschnitten ja, ist. Ja, guck auf die Hautverwerbung. Oh. Hast du ein schönes Bild? Ich mache mal das eine Rahlfarbe. Lasst es euch schmecken. Nächstes und dann wenn ich das Bild machen, dann erstmal alle Teile zusammen. Ja, dann machen wir noch eins. Ich kann ja mal verblüßt. Nimm mal so ein Häppchen. Oh. Du solltest auf der grünen Messe Essen präsentieren, Sascha. Oh, danke schön. Ich glaube, eine Kernkoppel hin von dir. War nochmal irgendwie Trecker, der fällt Sachen aus dem Mund. Hast du da reingekriegt? Eine Zwiebel. Ich bin zu zweit. Ein Tee, danke schön. Hier, Mary, mach gleich hier. Dankeschön. Was ist denn das für ein Tee? Super lecker. Was für ein Tee? Du Mama hat Tee. Nee, geht ja nicht. Okay, danke schön. Und werden wir mal essen. Wir trinken gleich. Essen. Wir kriegen noch Essen. Genau. Hoch die Tassen, ja, und die Finger, deinen Finger ab. Prost! Mary! Sandra hat nicht gekriegt. Oh, lecker! Mary, ist der leckerste Tee da drin. So. Hast du das gewonnen? Achso. Wäre gut, ne? Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Das ist nur eine. Holt man ja. In der Lausitz ist der Winter hart. Da muss man sich im Dezember mit Mess. Über Wasser. Genau. Mit Messwaffeln. Vorrat anfuckern. Die Gurken sind alle eingefroren, deswegen können wir jetzt nur noch Mett essen. Nur noch Mettwaffeln. Mett machen. Dankeschön. Aber die dauern länger, warum auch immer. Also das. Waffeleisen ist auch Vollgas. Das ist Mettbrühe, das fällt wohl warm auch nicht. Wahrscheinlich, ja. Das ist auch Vollgas. Das ist der alte Hamster, ja. Gib du mir was rein, Mama? Und gib du mir was rein? Aber das ist durchaus genießbar. Es ist lecker. Allerdings so ein Brötchen, damit wir lieber. Ehrlich? Okay. Die Waffel ist so gut, diese Brötchen ist halt gar nicht, dass das warm ist. Hat das was, finde ich. Essen. Ich meine, das ist so, als würde man so ein bisschen Mett aus der hohen Hand essen. Oh, danke schön. Ja, aber Falk könnte doch Bauer sein, ne? Richtig. Aber das ist ja kein Geheimnis, oder? Gar nicht. Nicht drauf stellen. Essen auch los. Ich habe noch nicht aufgegessen. Oh. Und Essen haben wir auch noch. Ich würde mir hier dieses letzte Stück Waffeln mitnehmen. Bei mir ist schon leer. Guck, ich habe schon ausgetrunken. Es kommen noch mehr. Wir machen die Schüssel auf jeden Fall alle. Du möchtest noch eine Süße? Und dann noch Essen. Was? Ach so. Dankeschön. Ich habe gerne eine Mettwaffel mit. Dankeschön. Danke, Ola. Das lässt sich einrichten. Hier ist heiß. Vorsicht. Das ist heiß. Ja, das ist heiß. Genau. Ihr müsst auch essen. Jawohl, Sir. Alle. Guck, ich esse wirklich. Ich will auch von dir ein was essen. Ja, hier ist alles voll mit Löffel. Hier ist, hier ist Spitze von Falk Mama. Von Mutti Falk. Also wer Sülze auf Mettwaffel rösten möchte. Ohne Remoulade? Ohne Bratkartoffeln? Ja, kannst du hier auch machen. Kann man den Ding noch Bratkartoffeln machen? Bestimmt. Hast du Kartoffeln? Ich hab auch Kartoffeln. Kartoffeln haben wir auch da. Du schälst. Ich hätte gerne eine Bratkartoffeln. Du schälst. Muss dann jede Kartoffel schälen. Kann ich dir noch? Das wird nicht gehen, ne? Die musst du vorkochen, oder? So. Ja, die wirst du vorkochen müssen. Was ist denn das für ein Waffeleisen, ey? Nicht mal Bratkartoffeln. Das ist ja kein Darum-Mix. Das ist doch Bratkartoffeln. Das ist eigentlich... Nee, aber es ist ja eigentlich für Waffeln gedacht. Das ist unnütze Geräte. Ich habe übrigens eine Bratkartoffel. Das scheint für mich dann schon aber. Doch, hab schon. Ich denke, was ist das? Nein, ach so. Da ist ja trotzdem Mett drin. Ja, ist ja auch die Stelle im Schweinefleisch. Doppelt gemett. Ich habe erst überlegt, ob ich die Zwiebeln ins Mett schicke, weil wir Mett Igel hier haben. Aber oh, der wird ja mal leckerer, der Tee. Ja. Aber noch nicht essen. Nee, also ich finde ja Mett ist so, okay, so eine schöne Tradition, zu Unrecht auch ein bisschen eingeschlafen. Okay. Naja, zu Geburtstagen und so gibt es den noch eigentlich, oder? Nö, ja, also ja, relativ schön. Ich denke bei der Hochzeit über. Sehr gut. Ist die Sommer? Wann kommen wir hin? Ja, das ist ein bisschen schwierig, ne? Genau. So im Juli bei 35 Grad einen Mettigel hinstellen. Na ja. Also bei Familienfeiern zu machen noch gar nicht. Allerdings war noch das Übel. Ich wollte eben was. Es gibt nur noch einen Kugel Mett und dann halt eben Brötchen oder Schul dazu und dann kann sie es wieder drauf packen. Ich bin immer bei dem Next, also schon ich auch schon Jahre her zum Fleischer meines geringsten Misstrauens und sagte, ich würde mit dem Mettigel machen wollen. Also, oh, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Hat dann irgendwie unter den Tresen gegriffen und so einen Prospekt rausgeholt und gesagt, so muss der dann aussehen. Dann dachte ich, okay, was brauche ich denn dafür? Dann hast du dann irgendwie dann noch was vor oder so? Ja, Matt, aber reichlich. Aber du musst doch würzen, ne? Ja, ich habe selber. Nee, lass ich noch. Okay. Würzen Medica, sag ich, ich hätte gern so und so viel und die sollen halb würzen. Und dann ist es komplett so halb würzen. Was ist denn halb würzen? Naja, komplett ist zu salzig, haben wir immer gehabt. Okay. Die haben ihre Mische. Ach so, machen sie normalerweise. Ja. Ich habe gesagt, mach bloß die Hälfte. Und dann schmeckt das so wunderbar. Also beim Fleisch, wenn wir von der Haustür, die im Prinzip kriegst du Hackfleisch zum Braten oder Hackebäder. Ja. Nee, die würzen auch. Und dafür ist mit Wurz ist da nicht. Doch. Also die gucken nicht nur komisch an. Fragen. Ja, also die haben die fertig, also ja, die Brötchen. Nee, die würzen die auch den Hackebäder. Also bisher noch nicht, bisher waren sie immer. Also ich hatte immer das Problem, wenn ich zum Fleischer gegangen bin, Mettbrötchen haben wollte, dann haben die gesagt, können wir machen, wenn sie mir ein Brötchen bringen. Du musst noch an der Konsistenz unten arbeiten. Was ist damit? Matschig. Manche ist doch viele so eine Luftbläschen drin, nicht? Das hatte die andere Waffe nicht. Ja, du wolltest zu viel, weißt du, weil du mir jetzt so vorraten bist, da rein. Das hat doch nicht für den Luftbläschen zu tun. Naja. Sag mal, das ist einfach mal, da muss Matt drauf, deswegen. Ja, nee. Ja, da siehst du die Luftbläschen nicht. Hm, und schon? Ich schippe mal in die Aufnahme. Klaut mir dein Bett? Tja, hättest du ja früher schneller sein müssen. Wie heißt das? Wurde ich ja korrigiert, das heißt der Hackepeter. Du musst übrigens unbedingt in die Shownotes dieses Bild mit dem Weihnachtsmann und den Rentieren reinmachen. Voila, Lamette. Das ist ja, genau. Das ist ja ein geschütztes Bild. Das ist doch gut, da kannst du dazu schauen, dann darfst du das. Also das. Mhm. Möchtest du so eine Rindfleisch fertig gebrutzelt? Ne? Ja. Das sieht so unglücklich aus da am Tischende. Das ist nicht unglücklich, das ist einfach der Wahnsinn. Ich will jetzt, Mama. Tut dann super. Ich gucke allen wieder, wie ihr euch das wünscht. Das ist wirklich lecker. Und das geht auch jetzt schon schneller. Ich habe den Trick aus. Wer wollte jetzt noch eine Süße? Jetzt nicht mehr, nachdem du den versaut hast. Jetzt nicht mehr. Nee, die kommt immer recht sauber raus hier. Guck mal. Oh ja. Also da Weizenmehl rein. Also, ja, das hier ist ein dunkles Mehl. Nee, ganz normales Mehl. Ich bin auch schon Schäden dran. Du bist was? Ich bin so Schäden und vegan, ne? Gib mal deine Band. Das ist ein veganes Mettbier. So, und zur Feier des Tages, ich mache mir ein Bier auf. So, ein Bier, Sache? Nee, gerade nicht. Ja. Gerne, aber jetzt gerade nicht. Das ist tatsächlich. Essen. Prost. So, das hat er ja schön vollgestopft, der Mann von dir. Ja, ja, der du, ich Idiot, nehme immer ja dann Gemüse dazu, ist hast du noch nie Döner so genommen? Nee. So vielleicht wenn, ich noch nur, wenn ich nur dieses Gyros brauche, zum Gyros Gordo und Griechisch hier zu Hause machen, dann gehe ich einfach einen Dönerstand und mir komplett so einen Döner und das ganze Familienversorgung essen. Ich hole mir doch den Döner nicht als Zutat, ich esse den Döner. Nee, als Zutat. Für den Gyros Gordo und Knoblauch. Da gehst du nicht zu McDonalds, weil den Patty draußen für Chef. Warum gehst du dann nicht zum Griechen? Weil ich das zu Hause auch so gerne habe. Aber die Griechen ist ja nicht so dick. Oder? Doch, wir waren ja gerade wieder. Stimmt, das kann man bei Facebook verfolgen. Ja, ne? Ich denke, oh, da kann man meine gesamte Griechenkarriere sehen. Die Hälfte ist lang. Guck mal, ich habe den Heiratsantrag beim Griechen gemacht. Ich meine, sag doch alles, oder? Du hast die Griechen geheiratet. Nee. Jetzt übertreiben wir das Ganze noch. Würde das noch jemand dokumentieren? Also. In die Mettwaffe kam jetzt noch Kabelloser wie ein Messer geweckt. Dönerfleisch rein und ich bin jetzt gespannt, ob das klappt. Du machst jetzt auf das Dönerfleisch jetzt noch überlegt. Ja, dann klappt so, mach das zu. Muss ich jetzt mal filmen. Warte, ich nehme die Kamera. Oder jetzt klappen wir die wieder zu und dann lassen wir das Ganze hier schön durchgehen. So, das werde ich jetzt mal mitteilen. Es wird eine neue türkische Spezialität. Nur eine dicke. Und wer hat es erfunden? Der Typ aus Heiz. Nur eine dicke Mettwaffel ist eine echte Mettwaffel. Ne? Und wenn das lange genug hier drin ist, können wir. So, jetzt noch ein bisschen Ketchup dazu, dann wäre es. Nur vermuten. Ach kommt, ohne Mettwaffe wärt ihr gar nicht hergekommen. Genau. Ihr wolltet gar keine Süßen. In der Mangel einer Gabel ist eben ein Messer, ja. Sandra ist auch erst darauf aufmerksam geworden, nachdem sie Mettwaffe gehört hat. Die oben gestern gehört, als ich gesagt habe. So, habt ihr das alles? Schön. Mettdönerwaffe. Wir haben keinen Zuhörer live. Doch, uns. Obi hört uns live zu. Hängt immer im Chat rum. Und der Südmeister. Hängt auch mal da rum. Das wird ein bisschen dauern jetzt, aber. Traurig, sowas traurig. Kann man Sülze das mal mit einer Wanderwaffeleisen machen? Sülze? Ja, die würde zerlaufen. Die fließt weg, ja. Wieso isst denn du die Sülze, die du mir mitgebracht hast? Denk mal drüber nach. Ich muss jetzt überlegen, was es hier gibt. Schneid mir mal ein Dreieck raus. Ich habe mir den Messer schon geleckt. Ich kann nicht alle einsauen jetzt hier. Das nehme ich für eine Waffe und das nehme ich für eine Waffe. Obwohl, ich esse das ja nachher sowieso. Ich mache die nachher auch Abgaben. Aber wenn wir das jetzt hier alle machen... Darf ich das Bild vertwittern von der Mettwaffe? Aber natürlich. Sülze? Nein, vielen Dank. Sülze mag ich gut. Nee, das ist doch was ganz Feines, oder? Was tut wieder, das kam aber auch erst im Alter bei mir. Oh, wie alt bist du denn schon? Können Sie gar nicht von mir schon. Ich gehe auf die 40 zu. Kurz vor der Kiste stehen. Kurz vor 40. Kannst du Mami drücken wieder. Sehr lecker. Der Rosten immer Remoulade, die ist so gut gewürzt. Sülze können sie. Herrlich. Das ist übrigens vom Eisbären was für Weihnachten. Ach, schön. Ja, also. Bisschen. Gelee rein und habe ich Montag bekommen, habe ich bis heute sogar aufgehoben. Sehr schön. Nur für dich? Ja, es ist schwer bei dir eigentlich. Montag, der Dienstag, oder? Das ist schon Donnerstag. Twitter, wie schon geil. Guck mal jetzt. Das passt doch hier, die Twitter-Name. Ja, Senf und dann überhaupt die Waffe. Also, du stehst in der Timeline in der völliger Harmonie mit dem Bautzener Senf. Das ist. Jetzt noch ein paar Zerkratzen runter. Ah, siehst du, wir hätten doch den Fisch hier drin machen sollen. Wir machen da keinen Fisch drin. Ist Fisch, ja? Aber kein Bett? Oh, ist die nicht gut? Nein. Ist doch kein Sushi, wenn es vor Fisch. Nein, nein, geht davon, Schweinefleisch. Ach so, okay. Na gut, das aber, ja gut, Tatar hätte ich auch holen können. Ist okay. Tatar ist ja auch geil. Das ist nur das Rinderfleisch. Okay, es hatten die bei eurem Flexit-Event hier, wo das Ei mit drauf war und. So, ach so, das kenne ich, weil es der Mann nur zwei Kohlenhydrate essen darf. Nee, sie isst gerne sowas alles mit dann. Hier ist es ja mit, wenn ich darf. Meine ich ja. Das sieht doch gut aus. Ja, jetzt opfert sich der Obi. Aber meistens holt das nur, wenn ich es dann nicht essen kann. Das stimmt, ja. Wir essen das so oft mit. Der hat das bestimmt mit Absicht gemacht, damit das daher. Berechnung, mehr Mett für mich. 9 Monate Mett für mich und ich lasse das Mett fließen. Dieses Weg hier an. Das Bett muss fließen. Fertig. Das sieht gar nicht schlecht. Die Waffe ist noch weiß. Das sieht richtig gut aus, oder? Das sieht echt gut aus. Das harte. So, Sascha, ich gebe dir die Ehre. Das war jetzt. Das ist eine Dönerfleisch-Mettwaffe. Das kann ich doch nicht annehmen. Du kannst es sogar noch mit Mett noch beschmieren. Damit oder halt mit irgendwelchen Kirchen. Hier wird nicht gegessen, wo nicht Mett drauf ist. Genau. Und ich hau die nicht. Ich hau die Teller noch, damit es besser hält. Ich schau einfach die nächste mit rein hier. Ich versuche jetzt herzförmig zu schneiden. Oh. Aber es wird nicht funktionieren. Sascha, hier. Wo habe ich denn jetzt? Hier, nimm mal, das ist scharf. Das kannst du. Das ist so ein Brötchenschneidemesser. Das nehme ich sehr gern. Ist das das, was halt abgeleckt hat schon? Nein. Nein, halt hat das ja abgeleckt. Das sieht man an den leichten Spuren. Nein. Davon machen wir gleich noch eine, weil es sieht echt gut aus. Mann. Es sieht wirklich verdammt lecker. Es riecht auch verdammt lecker. Hast du eigentlich so eine Hygiene auf, dass du alle unser Essen anpasst? Also nur so. Ich habe gehofft, es fragt keiner. Und dein Haarnetz? Was ist das eigentlich? Ich darf schon sowas. Schön, ich danke. Das ist so schön, dass der Fähre ziehen können. Nein, das darf ich nicht. Nein, das darf ich nicht. Siehst du? Ich darf das alles nicht. Wenn es noch Gemüse wäre, wäre das fast wie Döner. Guck mal, ein bisschen Soße dazu, ne? Zum Ditschen. Was ist das? Ach so, das ist Knoblauch. Ja, das andere ist sauer. Ich den Knoblauch zurück nach Hause kommen. Hm. Mehr Platz nicht hier nur nach Knoblauch. Das ist Sauer. Das ist nach Sauercreme. Musst du denn auf der Couch schlafen, oder? Wenn ich durfte. Die Frauen haben jetzt wieder festgestellt, dass sie endlich mal ihren Podcast starten sollen. Mhm. Was sie irgendwie schon 50 Mal festgestellt haben, das trotzdem nicht machen. Ich glaube nicht, dass Leute Erziehungspodcasts hören wollen. Die hat aber schon so gesagt. Doch, gibt's. Der Kids-Podcast ist auch Kindererziehung, ne? Und gar nicht so schlecht. Familie mit Pflegen, oder? Ist richtig, ne? Pflegekinder jemand, ne? Ich finde den immer mehr so meckerig. Also es ist meckerig, also ich würde es selber meckern, aber. Falk findet jemand meckerig. Das ist geil, oder? Ja, was denn? Ist doch so. Das ist Kritik. Guck mal, da muss ich ja mal den Füßen am Ärmel abschneiden, der macht mich so. Also ist. Nein! Nur lieb gemeint. Nein. Sonst muss ich den Arm abschneiden, du hast die Wahl. Der Fuß oder der Arm, einer muss gehen. Ich will einmal Für die Aufnahme. Naja, ist egal, ist ja eh mit. Dankeschön. Oh, hier sitzt ein Gieriger an dem Tisch. Schwarzer, großer, gieriger. Direkt. Schwarzer, da war es doch neben dir. Zwischen mir und Falk. Ja, von dem Wanderwaffelteig hätte ich mehr machen können, wa? Jo. Mett ist noch unten. Ist doch noch da drin. Ist doch hier noch Plastisch, dann die Waffe hier, ne? Was für ein Mett-Pudding gibt es denn zum Plastisch? Das ist ja, die können ja auch noch Toast da reinhauen und das Mett noch vertilgen. Toast ins Wanderwaffeleisen und Mett Toast machen. Nicht? Bist du noch ganz bei Toast? Genau. Also Klaus hat auf jeden Fall das Bild geliked. Geherzt. Wenn er wüsste, was hier mit diesem Waffeleisen passiert. Ich spreche einen Toast aus. Naja, dem Klaus ist das, glaube ich, egal, was mit dem Ding passiert. Warte mal, ich muss mal noch ein Foto machen, wie dieser Fetzkreuz. Voller Körper einsetzt quasi. Hauptsache, das ist ganz. Wie ein kleines Eichhörnchen, niedlich. Guck mal, putzig. Naja. Guck mal, doof, reicht schon. Naja. Jetzt guck, versuchst du neutral zu gucken. Anni hat gesagt, ich gucke mal gestellt. Gestellt. Hochtragen. Ja, stimmt, ich bin hässlich. Hässlich, hast du gesagt. Am nächsten Tag war ich gleich beim Friseur. Und hat sie deine Meinung revidiert? Ich habe mit der Friseurin geheiratet. Siehst du, mach die Augen zu. Bist du nicht, wo du gehen, dann mach du die Augen zu. Die hast du auch oft zu deinem Fotografieren. Ja, weil der Blitz immer so hell ist und ich mich erschrecke. Das wird übrigens bei meinem Kind genauso sein. Boah, was mit der Spritze? Ist jemand krank? Grüß mit. Mama ist tot. Also bei Zeit machen. Geh mal ein. Oh oh. Oh, ich fühle mich auch schon ganz schlapp. Kaputt gemacht. Nee, der Griff ist ein wenig wackelig. Plötzlich ist der Griff wackelig. Der ist von innen verschraubt, glaube ich. Oh, ich sehe schon, das Wanderwaffeleisen wird wohl noch eine Runde, über deine Arbeitsstelle fahren und auf die Hügel hängen. Also ich weiß ja nicht, was Amazon zur Garantie sagt. Weil das ist ja alles auch noch ziemlich roh aus am Rand. Das war gerade nach Hause. Soll ich mal eine dramatische Geschichte von einem Sandwichmaker erzählen? Ich habe mir einen Krupps Sandwichmaker gekauft. Au! Was denn? Ach so, danke, das war aber deine Hand, die mich gehauen hat. Hier rein, immer so. Darf ich dir meine Spritze geben? Das ist meine. Okay, gegen was impfst du mich denn? Das wissen wir noch nicht, gegen was du geimpft werden müsstest. Nee. Also nett war, die Spritze war auch gut, aber die Fachberatung hat gefehlt. Bei Amazon so eine. Informier dich mal. So ein Krupp-Sandwich-Mega bestellt, der hat irgendwie wirklich sein Buch getan. Hat das ist diesmal drei Hähnchen und Dings gemischt. Das war eben auch mit Hähnchen und Dings gemischt. Nee, erst war mehr Dings. Ja, weil ich hatte auch eben. Erst war mehr Dings, nicht Bums. Ich hatte eben definitiv Bums mit dabei. Okay. Haut rein, ich hau jetzt noch Süße drauf. Ich mach jetzt den Teig alle, ne? Wie hier? Hast du jetzt das zu Ende erzählt oder hast du dich von der Spritze? Unterbrech mich immer. Was kriegst du das Fleischfeuer raus? Hast du gefunden, dass nee, dann esse ich die erste. Ja, das ist okay. Was soll's? Danke. Ja, das ist drei Wochen vor der Ablauf, ist der Griff abgebrochen, aber richtig Plastik durchgemacht. Okay. Ja, ich hab jetzt schon. Aber Amazon-Rückgabe war super. Die schienen das Problem schon zu kennen. Ah, was war mit dem Kupfer? Okay. Das ist so ein, der obere Teil war komplett Plastik. Da ist wirklich der Griff abgebrochen. Ach so? Also ist. Hallo! Und dann wird sich gemeldet, auch gleich, sonst haben sie ja mal mit repariert, dann schicken wir uns wieder. Nee, gleich kriegen sie ein Geld, kriegen sie wieder. Da ist mir neu gekauft, das hört ja so. Mir zu machen. Viel sensibler geschnitten als diese. Da, oben. Ich will nicht drunter sein. Du bist der Kleine, das ist richtig. So, danke. Und tada. Bitteschön. Und was hat es mit der Frage auf sich, was mein Lieblingsessen ist? Wolltest du das? Ja, ich wollte das jetzt noch mitverwerten hier, aber ich habe halt bei Bela auf Döner, jetzt gehe ich bald mal zwei, oder? Damit ich ein bisschen satt wird heute. Ey, Junge, der kann das doch fragen. Gibt ja noch Kokoswaffeln, ne? Nettoast. Kokoswaffeln. Ja, wir haben mal gucken, was du magst doch gar kein Kokos. Mit Zucchini und Sauerkraut. Nee, Sauerkraut ist okay. Was war das vielleicht noch nicht? Was habe ich gesagt, mag ich nicht? Lobby. Dein Ohr. Doch. Ich mag keinen Kokos. Habe ich extra für die gekauft. Zucchini liegt unten. Zucchini. Aber die gibt es sowas gar nicht. Die gekauft. Wechsel ich mir selber wieder? Nee, das ist um die Jahreszeit nicht mehr. Ich habe ein Messer geschenkt bekommen. Habe ich gesehen bei Facebook. Ja, das kam heute mit der Post von einem anonymen Spender. Oder was? Twitter? Ich glaube Twitter, ja. Ein scharfes Messer von einem. Von einem Gegenstand, von einem aufmerksamen Podcast-Hörer. Anonym. Also, ein schönes Messer. Wenn du jetzt keinen Koch-Podcast hättest, würde ich mir Sorgen machen. Wenn du deinen Hörer ein Messer schickst. Und dein Ohr. Sie können ruhig da mir Anzeige finanzieren. Schon, ich bin noch nicht so schnell. So, und das ist sauber? Die erste, wo noch ein bisschen Fleischreste sind. Ist sauber, ja? Schön. Ist nicht so schlimm. Ein sehr schönes Gerät. Das ist also was ganz Zeit geht. Das ist ein Rohr rum. Eine Soße, ja? Haben wir den Teufel auch geht. Ja, ist eine lustige Sache eigentlich, ne? Na? Nicht über Haare. Ja, die Haare im Ohr. Ja, einfach im Ohr. Ich krieg eine Tagesaufgabe. Das ist also wie eine Eule. Danke. Ab einem gewissen Alter wachsen die Haare, wo man sie nicht haben will. Das hast du jetzt gar nicht gehört. Wachsen sie im Alter da, wo man sie haben will? Nee. Im Gesicht? Nee, finde ich ganz furchtbar nervig. Nee. Nee. Irgendwann. Ich bin eine Frau, ich hab keine Haare. Nee, das ist immer nervig. Ich bin fluffig. Die Haare sind besser, dass du irgendwie so Augenbrauen wie Jörg Schönborn irgendwie. Wie eine Eule. Hat der diese Wolke? Na, bloß gut, dass er die schneidet. Hat die auch nicht aussehen wie der beste Politiker? Schönborn. Theo Weigel. Weigel. Rote, beim Friseur kann man sagen, machen sie die weg und dann machen sie die weg. Meistens. Wachst du aber schneller. Mhm. Also trimm mich nach. Du hast mit den Nasenhaaren? Oh, was? Oder ich sitze am Steuer und reiß sie raus, ne? Schmerz in der Fußraum. Das ist ja. Hey, Haare. Schönes Tischgespräch. Erzähl mir. Das sind nur Haare. Das kommt natürlich aktuell. Du hast das Thema angefangen. Das ist doch Haare, die nicht da wachsen sollen. Also, schlechter Haare, komm, wo machst du die? Oh, Entschuldigung. Wie sieht es denn aus, wenn du noch rücken? Wie kriegst du denn die ab? Hast du einen Kratzbaum oder was? Bevorzugen. Aber ich bin noch immer da. Gafferband. Und die Schermaschine von Opa geholt. Die Schafe. Was möchtest du? Was? Dann muss ich mit der Heckenschere durch. Es gibt doch so eine mit Brennen hier, wo du die Dachpappe verlieren. Ein Schafsteil. Immer mit der Jagd zu Mama vor. Hier wird die Schere sogar. Ich habe heute mal Rücken gehabt und habe mir so. Gibst du mir den Kinderteller am besten? Ich habe mir so ein Wärmepflaster geholt. Da ist irgendwie dieses Chili-Zeug drin gewesen. Ja, das hat nicht chemisch, sondern es war. Nicht physikal. Keine Ahnung. Ich habe das Zwischen auf der Haut gehabt. Ich hatte eine richtige Verbrennung auf der Haut. Da kam dann dazu, dass das Ding, ich dann sagte, mach's ab. Hab abgemacht, noch die ganze Haare abgerissen. Fein. Oh, furchtbar. Ist das nicht in so ein Band integriert? Ist das so ein Creme? Das war so ein Creme, ja. So ein, kriegst du dieses Chili-Pulver? Ja, ich kenne das. Lass es euch schmecken. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich kenne das ja auch mit dem Problem. Nachdem ich mein Kind nicht mehr schleppen muss, hat sich das natürlich halt wieder. Ich hatte es ja tatsächlich einmal. Ich esse gerade nicht. Guck mal, wir essen noch. Genau, man soll eine halbe Stunde nach dem Essen kein Fußball spielen. Und nicht baden. Da habe ich mit dem Kind im Bad gekämpft, weil es sich nicht anziehen konnte. Und dann habe ich mir so den Rücken verdreht, dass ich mich nicht mehr hochkam. Und da habe ich dann irgendwie auch vom Arzt, irgendwie Wahnsinnsklopper, Ibuprofen 6000 oder keine Ahnung was, also richtig scharfes Zeug. Ich habe eine Tablette genommen und bin erst mal weinend in mein Zimmer gegangen. Und das hat nichts gebracht. Das ist überhaupt nicht geholfen. Das war kurz vor Karneval. Und ich sagte so, einen Tag vor Karneval setze ich die Tabletten ab. Die beste Ausrede, die man haben kann. Ich gehe nicht zu Karneval und habe Schmerzmittel und kann nichts trinken. Und dann habe ich beim Karneval... Ich hab kurz vorher abgesetzt und habe bei Karneval dann die Medikamente durch Alkohol ersetzt. Ich konnte tanzen wie junger Gott. Ich habe da nichts mehr gemerkt vom Rücken. Hast du dich beim Kahn mit Tabletten abschießen und sagen, ja. Wer soll ich denn nochmal Mettteig machen? Nö. Nee. Soll ich euch noch Dönerfleisch aufwärmen? Nö. Essen so. Hast du nochmal diese Schockwerbung, wenn man irgendwie so ein Stück Fleisch in Coca-Cola macht, das stehen das, dann wird es eklig? Ja, das gab. Was passiert, wenn man Mess in Unodok macht? So ein Müst gab es mal, ne? Und das stimmt doch alles gar nicht. Das ist eigentlich eigentlich. Fleisch passiert auch gar nichts, oder? Doch, du kannst, das wird wirklich auch gelöst. Und du kannst auch den Rost von Nägeln ins Fleisch mitbringen. Ehrlich? Nee, die Nägel vom Rost. So rum. Cola für mich. Die letzte Waffe in süß. Ups. Bisschen gestöhnt. Ja, ich bin satt. Das sättigt aber auch, ne? Aber das Dönerzeug schmeckt echt lecker. Das Dönerfleisch. Wie das mit Waffeln? Also mit den Waffeln. Ja, finde ich. Jetzt noch Mattung integrieren, dann. Hätte man das Überlebenspaket für Weltraumfahrer. Hätte man auf den Falkenmateteig putzen in den Teig Mate rein, statt Wasser. Ist da überhaupt Wasser drin? Nein, Milch. Aber die Milch kann man nicht durch Mate ersetzen. Durch Bananenmate. Das schmeckt mir ja nicht. Und das war so leicht ein Fruchtgeschmack da drin. Ja. Na doch, das ist Bananenmate mit Mate. Ja. Die Bananenmate war auch gut, ne? Die macht das. Banane isst man gut. Sie hat in den gelben Früchten. Meistens. Also Hinweis an die Erben des Waffeleisens. Bananenmate Waffeln. Ja. Also wenn der Nächste, der das Waffeleisen kriegt, Veganer und Vegetarier, es wird schwierig. Es ist nicht mehr vegan. Wird ein paar Tage rum. Es ist definitiv nicht mehr oder vegan. Oder einlegen in Coca-Cola. Coca-Cola vegan. Coca-Bären rein. Also wenn du das Ding nochmal vegan haben willst, ist es durch ein neues. Also interessant ist, wenn du den, hast du den TM5? Ja. Mit keinem Cooking? Mit diesem Chip da dran. Ja. Also Sascha hat es nur zufällig mal im Internet gegeben. Also nicht, dass er damit auskennt. Ich habe keinen zu Hause. Also wenn du dann irgendwie so ein Waffelrezept machst und dann sagt er halt, okay, jetzt so und so viel Gramm Zucker, jetzt so und so viel Ding, das genau. Brauchst du nicht abwiegen, kippst es einfach rein und musst dich um den Rest nicht kümmern und Kuchenteig wird irgendwie auch mal nach ein paar Stunden nochmal geknetet, damit er gehen kann oder was weiß ich was. Mhm. Aber wenn er nicht gleich dann backt, dann ist es halt blöd. Nee, macht er nicht. So. Nö. Nee. Also, Leute, was alles damit zu tun hat, ist trotzdem den Backofen. Aber so, wir haben Gulasch mit Knödel gemacht, das war wunderbar. Ja, das ist schön. Knödel hat er auch gemacht. Also, der hat erst wird der Knödelteig gemacht. Die macht ja die Knödel. Nee, die musst du selber dann nachher formen. Okay. Dann lässt er die ziehen, also stellt sie dann weg in diesem, wie heißt das, warum Alter, warum Mark, warum Mark. Lässt sie ziehen, dann machst du alles, was für die Gulaschstufe da reinkommt, mit Fleisch und dann. Dreht ihr das Messer verkehrt rum, damit das Fleisch nicht zerschneidet. Das ist das entgegengesetzte Uhrzeigersinn. Und nachher, wenn alles fast fertig ist, von dem vorher kommt den Steak für die Knödel drauf und dann werden die Knödel gemacht. Das waren die besten Knödel, die ich jetzt gemacht habe, oder? Das waren richtig gesammelt. Ja, weil so komplett selber gemacht. Die waren komplett selber gemacht. Ja, machst du ohne den Brötchen. Mehr aus Brötchen und halt alles, was so dazugehört. Und es war lecker. Und Gemüse auch dazu? Nee. Wo waren die Gemüse dazu? Kann der Pizza bestellen? Nee, der kann auch Pizza-Teig machen. Pizza-Teig kann er ja auch belegen. Ja, muss der alleine können. Ja, dann kann ich Pizza überhaupt nicht machen. Ich könnte Pizza gleich bestellen. Nee. Wir können selber zum Telefon gehen. Also. Den berühmten Anruf von Italiener. Und jetzt über Silvester-Pizza. Wir machen aber selber, wir bestellen nicht. Wir machen die. Silvester gibt es Pizza? Ja. Wir machen Raclette. Das ist immer nicht Silvester. Das dauert nicht zu lang. Zum Mittag. Verdammt. Ja, keine Pizzazeit. Aber so, ich habe so einen Wanderthermomix, wenn man eine Idee hat, oder? Die hat Klaus schon gehabt, als ich den Wanderdönerstand gehabt. Der AB Schickst Döner. Du den jetzt auf Reisen? Nein, den schicke ich jetzt nicht auf Reisen. So, soll ich noch Toast holen? Nö. Nett verteilen noch? Nö. Kann alle werden. Nö. Frau isst nichts. Nö, bin Gott. Doof nicht? Dann ist es morgen. Doof nicht. Letzten Baguette hast du auch schon wieder rum im Monat. Zu hart, Das war ja auch hart. Kann ich da nicht dafür? Der Bäcker macht das schicker. Ich bin ja kein Bäcker. Ich bin Autoschlosser. Ich weiß gar nicht, wo sie die kannst essen, guck mal. Ich Metallteile drin lagen. Du müsstest so einen YouTube-Kanal machen. Der Trend ist ja, habt ihr das schon mitbekommen, diese Sachen in der Geschirrspülmaschine kochen. Mhm. Wo du Sachen einschweißt und dann in die Spülmaschine Fisch soll wunderbar gehen. Forelle und Karpfen. Und so was müsstest du denn machen? In Alufolie packen und auf dem Motorrad legen oder rund um den Block fallen. Das müsste doch auch funktionieren, ne? Und wenn es fertig ist, gibt es auch eine Heckspoiler, eine Lage Bier. Ja. Die einzige Kneipe, die auch schraubt. So, wann schickst du das Ding wieder auf Reisen? Ja, in der Backhauscast. Die machen jetzt wieder Verlosung und dann. Ja, es wird wieder gelost. Kann ich jetzt immer noch für dich Wanderwaffeleisen schreiben oder kann ich jetzt damit aufhören? Also, wenn du dich jetzt bewirbst, brauche ich es bloß zu dir. Das nächste Session. Ich will das ja nicht haben, ich hätte es zu dir ja angeschaut. Entscheidest du nicht, ob du das nicht haben willst. Also ich bewerbe mich jetzt nicht mehr, ja? Nein, gut. Wer von euch vertritt dann Leo Gedöns im nächsten Backhaus-Cast? Wird das noch ausgelost? Was? Keiner. Die Gerichteküche hat ja das Eisenach. Naja. Ihr seid beide die Gerichteküche, oder? Nee. Nee. Das ist neu. Ich war das bisher noch nicht. Nee. Das heißt, wenn du dich jetzt mit Leo Gedöns anmeldest, dann kann... Da könnte ich es jetzt Falk zuschustern. Da will ich aber nicht. Zuschustern, ich verbiete das. Okay, ich habe Verbot. So, ha! Seit wann höre ich auf Verbot? Ja, ich sehe das. So einfach ist das. Weil dann würde es ja unterwegs Waffeln geben. Darfst du nicht, ist verboten. Was ist eigentlich mit der Wanderwaffel Kahnfahrt? Ja, es wird irgendwie... Ja. Da musst du mal insistieren, wenn du beim Bankhauscast zu der Klaus, der will das jetzt irgendwie handeln, dass er dieses Jahr ein Spiel weit kommen kann und dann müssen wir uns alle mal rückschließen. Und dann wollen wir Kahn fahren und Waffeln essen. Also, du kannst Kahn fahren, aber du hast noch einen Strom. Ja, die müssen wir vielleicht vorher schon backen. Und du kannst doch was mit Batterien, hast du gesagt. Die schalten meine ja, rein. Das kriegen wir nicht hin. Das schaffen wir nicht. Ich habe Wechselrichter, 900 Watt kriegen wir zusammen irgendwie, oder? Ich glaube, wir brauchen hier irgendwie 10.000 Watt. Ein Stromgenerator? Naja, ich weiß nicht, ob du das so mit dem Kranfahrer vereinbaren kannst. Also, er muss starten, aber das Ding läuft da hinten. Wenn der Kranfahrer schnell genug fährt, wir haben so eine große Windkraftmühle da, so ein Windding, dann haben wir Strom. Also dann sind wir ganz schnell in Berlin, nicht mehr im Spreewald. So am Kreisfahren. Wir haben ja von der Feuerwehr so Lüfter, um so Treppenhaushäuser frei zu pusten, von Raum frei zu pusten. Und da habe ich auch schon gesagt, wir haben so eine Plattform und die versuchen wir irgendwie mit Rädern für die Schienen auszustatten, dass man halt irgendwie, wenn wir irgendwie Bahnschienen freischneiden müssen, was ja auch dann mal vorkommt, dass wir dann irgendwie mit dem Ding da einrollen können. Achso, Resine, genau. Dann habe ich gesagt, das Ding auf die Schienen setzen, hinten den Lüfter drauf und anschmeißen. Dann brauchst du immer durch. Also es sind jede Menge Ideen fürs Waffeleisen da, wie man Strom kriegt. Harry, aufgepasst. Hey, selber. Einmal du. Oh, ich werde hier mit Styropor beworfen. Du hast mich voll am Kopf getroffen. Und bevor das ausbricht, sagen wir alle Tschüss. War lecker. Kinder, sagt ihr Tschüss. Sehr lecker. Viel Spaß dem Nächsten, der das Ding hat. Bis zum nächsten Mal. Und mach's gut sauber vorher. Genau. Tschüss. Ja, liebe fünf Geschwister vom Backhauscast, ich würde sagen, wir grüßen hier erstmal von eurem Wanderwaffeleisen. Es war ein herrlicher Nachmittag mit viel Atmosphäre, wie man das hier wahrnehmen konnte. Es hat uns einen riesen Spaß gemacht, mal was ganz anderes auszuprobieren. Ich meine, Waffeleisen hat jeder, Waffeln kann jeder, aber mal ein bisschen Unsinn damit zu treiben. Damit habt ihr uns eigentlich angestiftet. Vielen Dank dafür. Und mir bleibt stellvertretend eigentlich für das Podcast Imperium noch zu sagen, liebe Jungs und Mädels vom Backhauscast, rutscht schön rein, habt einen fröhlichen Jahresabschluss, kommt gut in 2018, lasst weiter von euch hören, bleibt vor allen Dingen gesund. Ganz liebe Grüße aus der Gerichteküche, stellvertretend für Sascha, Palk und Co. Bis bald im Spreewald. Tschüss. Die Gerichteküche ist ein Podcast von Carsten Urbanschik und kann Spuren von Fett und ungesundem Essen enthalten.